Willkommen zur vierten Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ich möchte euch Second Cut empfehlen. Second Cut ist ein Projekt von Christian Steiner, den der ein oder andere vielleicht aus dem Filmpodcast Second Unit schon kennt. Second Cut ist allerdings etwas anders gelagert. Das ganze Sendungsformat ist, ja, ich sag mal, modular aufgebaut. Es handelt sich hier um einen Mitmach-Podcast, bei dem ja die anderen Podcaster oder Hörer aufgefordert sind, ihre eigenen Beiträge einzusenden. Und zwar hat jede Sendung ein Oberthema. Das war bisher zum Beispiel Reisen, Tod oder Träume. Und dann hat man eben die Möglichkeit, zu diesen einzelnen Themen eigene Beiträge einzusenden. Und ja, das führt im Endeffekt dazu, dass jede Sendung anders ist. Jede Sendung ist schon in sich sehr abwechslungsreich, weil jeder Beitrag dauert so 5 Minuten vielleicht mal und diese ganze Sendung dauert zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, euch hier durch diese Sendung zu führen. Second Cut ist immer noch ein riesengroßes Experiment, das versucht, eine Mischung aus Radio und Reportagen, glaube ich, zu machen. Es gibt Musik, es gibt Reportagen, Wortbeiträge, schöne, vertonte Texte. Dadurch sind die Themenbereiche auch, also die Bereiche innerhalb der Themen sehr abwechslungsreich gestaltet. Es gibt viele unterschiedliche Sprecher. Es wird stellenweise philosophisch, es wird popkulturell. So wird zum Beispiel das Thema Tod auch aus dem Blickwinkel von Spielen betrachtet. Also welchen Wert hat zum Beispiel ein Tod in einem Spiel, weil man kann sich danach ja direkt wiederbeleben. Es ist ja auch die einfachste Bedrohung, die man dem Spieler entgegenwerfen kann. Vor allem, wenn eine Interaktion mit dem Spieler besteht und man ihn ja auch übers Videospiel natürlich in das Videospiel integriert und sagt, okay, du bist jetzt tot. Genau. Oder wenn du nicht sterben möchtest, dann musst du jetzt entweder mehr Münzen einwerfen oder dich mal ein bisschen mehr anstrengen. Es geht aber auch um Filme, Comics und natürlich auch um Musik. Denn zwischen den einzelnen Beiträgen finden wir auch immer wieder ein bisschen Creative Commons Musik. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig und das kennt man so aus Podcasts eigentlich nicht. Noch dazu gibt es keine Kapitelmarken. Das heißt, man kann die Musik nicht so ohne weiteres überspringen. Und ich habe den Christian gefragt, warum er das so macht. Und er sagte, nee, die Leute sollen ja die Musik hören. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das klingt irgendwie nach Bevormundung. Aber gerade beim Hören einer der letzten Episoden ist mir aufgefallen, manchmal braucht man diese Musik auch dazwischen, weil die einfach eine Pause bildet. Man bekommt durch die Musik dann tatsächlich ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was gerade gesagt worden ist. Und das wiederum hat wieder enorme Vorteile. Als ich mal einen Text über Star Wars schreiben wollte, letztens hatte ich eine Diskussion mit George Lucas. Es muss so zwischen 2 und 3 Uhr nachts gewesen sein. Ich hatte sehr sorgfältig eine Traumverbindung zur Skywalker Ranch aufgebaut und mich an diversen Sicherheitskräften vorbei zu George direkt in sein Büro verbunden. Er war zu Anfang noch gar nicht so begeistert von meinem Eindringen und verhielt sich sehr abweisend und verschlossen. Ich glaube, er mag es nicht, wenn sich Star Wars Fans ungefragt zu ihm hineinschleichen. Kann ich nicht nachvollziehen. Und dennoch wollte ich nicht locker lassen. Schließlich wusste ich nicht, wann und ob ich mal wieder in die Skywalker Ranch komme. Also, wer sollte Second Cut hören? Second Cut sollte jeder hören, der abwechslungsreiches Programm mag, der vielleicht auch eine kleine Annäherung ans klassische Radio mag und wer jetzt mit der Musik gar nicht klarkommt und wer vielleicht einen ganz, ganz starken roten Faden durch eine Sendung braucht. der wird wahrscheinlich Probleme bekommen und sollte eventuell die Finger davon lassen. Aber ich würde trotzdem vorschlagen, einfach mal in eine Episode reinzuhören, denn es sind immer Themen, die ja eigentlich jeden betreffen. Also jeder von uns wird irgendwann mal sterben. Jeder von uns reist irgendwann mal und sei es nur mit der U-Bahn zum Arbeitsplatz oder zur Uni. Und jeder von uns wird auch irgendwann mal geträumt haben. Und das sind ja grundlegende Themen, die Menschen beschäftigen. Und deswegen sind diese Sendungen und ihre abwechslungsreichen und von vielen Winkeln betrachteten Sachverhalte, glaube ich, für sehr viele interessant. Und dieser Podcast ruft auch immer wieder dazu auf, dass neue Leute Beiträge einsenden. Und diesen Aufruf möchte ich hier auch gerne wiederholen, um den Podcast noch weiter zu unterstützen. Schaut euch mal auf der Seite um, hört in einige Folgen rein und vielleicht ist ja sogar ein Thema dabei, zu dem ihr was beizutragen habt. Das war's dann auch wieder von mir. Bis zum nächsten Mal bei Wir hören Stimmen.